Hier ist wieder Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer nicht euer Detlef Jeskatz. Offensichtlich ein kleiner Scherz von der lieben Anais, doch es begrüßt sie direkt hier live aus dem Studio von Contrabanda FM, Detlef Jeskatz am Mikrofon und an der Technik wie jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr. Es ist Samstag, der 14. Mai 2016. Es ist ein herrlicher Tag. Der Boss Bruce Springsteen ist in town, jawohl, hier in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens. Und am Montag ist Feiertag, die arbeitende Bevölkerung hat frei. Außerdem war das wilde Wetter sehr schön die letzten Tage und wenn wir Glück haben, wird es noch ein bisschen anhalten mit Regenschauern, Böen, Wolken und Sonnenphasen. Viele Gründe also, um heute zu versuchen, glücklich zu sein. Zumindest solange man sich nicht mit dem politischen und sozialen Elend in diesem Land beschäftigt. Und wenn, dann wollen wir es mit Springsteen halten, der den Entrechteten und Ausgebeuteten dieser Welt eine Stimme gibt. Eine laute, raue, rockige, gewaltige Stimme. Er ist der lebende Beweis, born in the USA. Nicht alles, was aus dem Ami-Land kommt, ist schlecht. Heute Abend, 21 Uhr, Camp Nou, der Boss. Niemandsland wird dabei sein. But maybe everything like dies someday comes back. Jamaica home. Fix your hair real pretty and meet me tonight in Atlantic City. As the nights get cold, maybe everything dies. Maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. There may be something. For a job, but it's hard to find. So down here is just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. But I'm tired of coming out on the losing end. So honey, last night I met this guy. I'll do a little favor for him. Everything dies, maybe that's the fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, get your hair pretty. Meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Come on and meet me. Come on and meet me. Come on. Come on and meet me. Heute Abend hier in der Stadt, der Boss, Bruce Springsteen. Niemandsland, Geschichte. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Heinrich Heine. Vor 83 Jahren, an einem 10. Mai 1933, brannten in Deutschland die Bücher. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Zum Sohn den Mut zu haben, dem Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen. Die Kampagne zur Kulturvernichtung, die in den Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933 ihren ersten Höhepunkt fand, hatte den größten Exodus deutscher Schriftsteller und nach Ende der faschistischen Herrschaft eine Verdrängungsleistung, die ihresgleichen sucht, zur Folge. Die Bücherverbrennung selbst war nur ein Schauspiel, aber mit grauenhaften Folgen, die bis heute andauern. Die deutschen Schriftsteller, die vor 83 Jahren aus ihrem Land gejagt wurden, sind bis heute noch nicht wieder in den Kanon der deutschen Literatur eingegliedert. Die Aufgabe lautet noch immer, in der Entwicklung der deutschen Literatur eine Linie zu sehen und nicht der vertriebenen Literatur und ihren Repräsentanten einen Platz im wohlwollenden Ghetto zuzuweisen. Dazu bedarf es immer noch, sich der Ereignisse im faschistischen Deutschland zu erinnern. Dieser 10. Mai, ewiges Schandmal narzisstischer Barbarei, müsste in Zukunft auf der ganzen gesitteten Welt in sein Gegenteil verwandelt werden, in einen Tag des Nie-Wieder-Vergessens und in einen Tag der Manifestation für die Freiheit des Geistes. Oskar Maria Graf. Zum 9. Jahrestag der Bücherverbrennung 1942 schrieb der Schriftsteller Ludwig Renn einen Artikel zum Thema. In der Nacht des 10. Mai war in Berlin ein seltsames Schauspiel zu sehen. Vor dem Denkmal Alexander von Humboldts brannte ein Feuer. Leute traten dicht heran und warfen Bücher in die unruhigen Flammen. Die Nazis verbrannten die Bücher ihrer Feinde und Humboldt, mit seinem unbeweglichen Statuenantlitz, blickte auf das Treiben herab. Als erster bedeutender nicht-spanischer Europäer hatte er Mexiko besucht und nach seiner Rückkehr gegen das spanische Kolonialregime protestiert. Dieser Humboldt hatte damals protestiert. Lebte er noch, würde er auch heute protestieren, gegen die Nazis, die viel schlimmer sind als die Herrscher in Neuspanien. Die hier ansässigen Nazis nun missbrauchten den ehrbaren Namen Humboldts und entfernten im Dezember des vergangenen Jahres aus ihrer Bibliothek in Mexiko die Werke solcher Autoren wie Thomas Mann, Sinclair Lewis und der Pazifistin Bertha von Suttner, da sie deren Einfluss auf die Nazis fürchteten, die durch Hitlers Mein Kampf und andere Elaborate führender Nazis getreu dem Grundsatz, wenn ich das Wort Kultur höre, ziehe ich meinen Revolver, in Unbildung gehalten wurden. Bei der Bücherverbrennung in Berlin vor 9 Jahren waren die Nazis viel radikaler gewesen als heute in Mexiko. Damals hatten sie Bücher von Voltaire, Henri Barbusse, Jaroslav Hasek, dem bedeutenden tschechischen Satiriker, Selma Lagerlöf, der bekannten schwedischen Lyrikerin, verbrannt. Warum? Diesem Verbrennungsradikalismus gelang es jedoch nicht, eine Literatur zu vernichten, die, wenn auch lange Zeit vorher entstanden, ganz offensichtlich eine Anti-Hitler-Literatur war. Liest man aufmerksam die deutschen Klassiker, Werke von Schiller, Goethe, Herder, Lessing und Heine, stößt man auf eine Grundidee, die in immer neuen Formen zum Ausdruck kommt. Es ist der Ruf nach Freiheit. Freiheit? Befreiung vom deutschen Neofeudalismus. Freiheit für diejenigen, die ihre Meinung geäußert hatten. In seinem Drama Don Carlos lässt Schiller den Marquis Posa folgende Bitte an König Philipp II. Von Spanien richten. Geben Sie Gedankenfreiheit. Wenn die Deutschen heute im Theater diese Worte hören, reagieren sie mit überschäumender Begeisterung. Für sie ist dieser düstere König Philipp Hitler, der grausame Heuchler. Wozu diese Bücherverbrennung, wenn man doch nicht die gesamte Literatur mit freiheitlichen Ideen verbrannte? Im Übrigen enthält jede gute Literatur freiheitliche Elemente. Angenommen, man hätte alle guten Bücher, von Kant und Goethe bis hin zu Einstein und Thomas Mann, verbrannt. Ich bin sicher, es wäre das gleiche geschehen wie bei jenem Gedicht, dessen Geschichte ich erzählen will. Eine deutsche Frau verwahrte in ihrem Schrank das Gedicht eines Freundes, das sie für sehr wertvoll hielt, das aber eindeutig antinazistisch war. Da sie Angst hatte, solange sie es bei sich zu Hause wusste, lernte sie es auswendig und verbrannte es dann. Bei einem Spaziergang entlang der Grenze schrieb sie es auf und schickte es, damit kein Wort verloren ginge, einer Freundin ins Ausland. Ich frage also, hat dieses Gedicht nicht einen besonderen Glanz erhalten, durch diese Anstrengung es zu retten? Welchen Sinn sollte Literatur haben, wenn sie nicht gelesen oder rezitiert würde? Eigentlich lebte sie gar nicht. Hitler bewirkt mit seinen Verfolgungen nur, dass die Deutschen sehr aufmerksam ihre Klassiker lesen, vor allem deren Rufe nach Freiheit. Wozu also die Verbrennung? Ein verbranntes Buch gleicht dem Phönix, der, verbrannt, verjüngt, aufersteht. Und dieser Vogel fliegt so lange, bis er den Verbrecher erreicht hat, der seine Geschwister tötete. Mit dem Schnabel hackt er ihm die Augen aus. Im Mai des Jahres 1933 strich Adolf Hitler eine ganze Generation von Schriftstellern aus dem Bewusstsein des deutschen Volkes. Als entartete Kunst wurden die Bücher fast aller deutschsprachigen Autoren von Rang und Namen den Flammen übergeben. Und deshalb tu dir gut daran, um diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen. Die Bücherverbrennung wirkte über den Zusammenbruch des Dritten Reiches hinaus. Was in den 20er Jahren gedichtet wurde, blieb weitgehend vergessen bis zum heutigen Tag. Die Liste derjenigen Schriftsteller, die unter den Nationalsozialisten diffamiert wurden, trägt hunderte von Namen. So rigoros hat sich kein Volk von einer ganzen Literaturepoche trennen lassen, die in ihrer Hauptrichtung den Namen Expressionismus trägt. Es war jene Kunst, welche die Zerfallserscheinungen des Kapitalismus offenlegte und gegen eine Restauration kämpfte, die mit dem Nationalsozialismus in die Katastrophe führte. Verbrannt wurden Ernst Toller, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Bertolt Viertel, Anna Segers, Hans Sahl, Josef Roth, Ludwig Renn, Gustav Regler, Alfred Polgar, Ernst Ottwald, Karl von Ossietzky, Konrad Merz, Walter Mehring, Hans Mayer, Heinrich Mann, Oskar Lörke, Egon Erwin Kisch, Irmgard Koyn, Hermann Kästen, Alfred Kerr, Alfred Kantorowicz, Erich Kästner, Werner Illberg, Max Hermann Neisse, Ricarda Huch, George Grotz, Oskar Maria Graf, Otto Flake, Leon Feuchtwanger, Erich Ebermeier, Axel Eggebrecht, Alfred Döblin, Bertolt Brecht, Ernst Bloch, Theodor Balck, dann natürlich alle sozialistischen Klassiker, Karl Marx, Friedrich Engels, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Karl Zuckmayer, Paul Zech, Erich Weinert, Armin T. Wegner und zahllose andere mehr. Literaturempfehlung zum Thema. Dort, wo man Bücher verbrennt, ist ein Sammelband herausgegeben von Klaus Schöffling, erschienen im Suhrkamp Taschenbuchverlag 1983. Dann das berühmte Buch von Jürgen Serke, Die verbrannten Dichter, erschienen bei Belz und Gelberg 1978. Den Flammen wurden übergeben die Bücher von Ernst Toller, Else Lasker Schüler, Armin T. Wegner, Franz Jung, Claire Goll, Albert Ehrenstein, Walter Mehring, Klabur, Erich Mühsam, Jakob Haringer, Irmgard Koyne, Hans-Henny Jahner, Oskar Maria Graf, Theodor Kramer, Ferdinand Hardekopf, Alfred Döbling, Karl Einstein, Walter Benjamin, Franz Hessel, Walter Hasenclever, Salomo Friedländer, Ernst Weiß, Max Hermann Neisse, Paul Zech, Paul Kornfeld, Gertrud Kolmar, Adam Kuckhoff, Jakob van Hoddig, Eugen Gottlob Winkler, Ernst Ottwald, Johannes R. Becher. Sie hörten eine Produktion von Niemandsland Radio Art 2016. Wunderschönes Sommerwetter fast schon. Heute ist es richtig warm hier in der Stadt nach den letzten Regentagen. Es gab ein paar Tage recht wildes Wetter in ganz Katalonien und nun ist Ruhe eingekehrt. Eitel Sonnenschein herrscht. Ja, ein ereignisreiches Wochenende steht bevor, hier in der katalanischen Hauptstadt, in der gräflichen Stadt. Der Boss ist hier, das hatten wir schon eingangs direkt gesagt. Wir hatten praktisch die Tür ins Haus geschmissen. Und Podemos hat einen Namen. Unidos Podemos, das ist der Name der neuen Koalition, der neuen Linkskoalition. Wir werden gleich auf dieses Thema eingehen. Und heute wird sich entscheiden, wer spanischer Fußballmeister 2016 werden wird. Zu 90% hat der FC Barça die Karten in der Hand, aber es gibt immer noch so kleine Fußballwunder, haben wir letzte Woche gesehen. Da hat der haushohe Favorit Atletico Madrid bei der schon abgestiegenen Mannschaft von Levante verloren und hat sich damit alle Chancen auf den Titelgewinn verspielt. Hallo Werner, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen. Ja, gut, also vielleicht kann man sagen, 90%, mit 90% Sicherheit wird der Barça am Ende Meister werden. Real Madrid hat theoretisch auch eine Chance, die liegen nur einen Punkt hinter Barça. Aber jetzt kommt es auf den letzten Spieltag an, also Barca, wenn Barca gewinnt, ist es klar, egal wie, sind sie Meister. Also nur wenn zum Beispiel Barca unentschieden spielt und Madrid würde gewinnen oder gar Barca verlieren und Madrid gewinnen, dann wäre theoretisch Real Madrid Meister. Aber gut, da braucht man keine Angst zu haben. Heute, du hast gerade gesagt, ist schönes Wetter. Warum? Ein Tag nach Freitag, dem 13., nach gestern, jetzt geht's voran, schönes Wetter, Barça gewinnt, also alles ist klar. Und wenn Barça spielt ja auswärts, also deshalb kann man dann ruhig Bruce Springsteen, das Nou Camp, zur Verfügung stellen. Ja, Barça-Fans sind natürlich sauer. Die können dann nicht, falls Barça die Liga gewinnt, was sehr wahrscheinlich ist, nicht direkt ins Camp Nou strömen und da am Glanz teilhaben dieses gewaltigen Sieges, sondern die müssen dann warten bis nach dem nächsten Pokalspiel, dann können sie da ordentlich feiern. Wir hatten gerade gesagt, dass in Spanien nun sich etwas tut in der Politik. Unidos Podemos, hatten wir gesagt. Und wenn du einverstanden bist, beginnen wir mit dem ersten Thema gleich mit der Politik. Mit dem ersten Thema, das wir hier gemeinsam jetzt besprechen. Beginnen wir mit der Linken, die sich vereint haben, um gemeinsam zu kandidieren. Podemos, Vereinte Linke und auch eine kleine Ökopartei, die heißt Equo, von der hat vorher noch nie jemand was gehört. Die wird aber jetzt auch mit ins Spiel gebracht. Die treten gemeinsam zur Wahl am 26. Juni an. Montagabend war es dann soweit, da tauchten auf Facebook gleichzeitig zwei ungewöhnliche Videos auf. In einem war Alberto Garzón zu sehen, das ist der Spitzenkandidat der Vereinten Linken, Izquierda Unida, bei der spanischen Parlamentswahl im Dezember. Im anderen sprach Podemos-Chef Pablo Iglesias. Beide Aufnahmen endeten identisch mit einer Umarmung der beiden Protagonisten. Auf diese Weise teilten die beiden Parteien der Öffentlichkeit mit, dass die spanische Linke bei den Neuwahlen am 26. Juni gemeinsam antreten wird. In einer Urabstimmung hatten die Mitglieder beider Organisationen am Mittwoch dieser Woche entschieden, dass sie den Vereinbarungen ihrer Spitzenleute zustimmen. Ich glaube, da gab es ein 87% auf beiden Seiten. Da gab es also nichts zu meckern und nichts zu diskutieren. Am Donnerstag bekannt gegeben und die Basis hat also zugestimmt. Am gestrigen Freitag wurde dann die neue Wahlallianz offiziell registriert und verkündet. Man war jetzt nur noch gespannt darauf, wie die sich nennen sollten oder würden. Und da hat man unter strenger Geheimhaltung einen Namen sich ausgedacht, Unidos Podemos. Erinnern wir uns, die Rechten hatten, als die Koalition hier in der Stadt von Ada Colau ihren Namen hat verkündet, ohne ihn vorher registrieren zu lassen, hatten die schnell urheberrechtlich dieselben Worte schützen lassen und haben ihnen damit das Wasser abgegraben. Diesmal ist es nicht dazu gekommen. Vereint können wir also, lautet die Parole. Das erinnert natürlich irgendwie auch noch an den Wahlkampfslogan Barack Obamas. Der hatte gesagt, United, yes we can. Zudem sollen die Logos der beteiligten Parteien, zu denen auch die spanische Ökopartei ECFO gehört, auf allen Materialien erscheinen. Die schon bei den Wahlen im Dezember gewährten regionalen Bündnisse werden wieder aufgelegt. In Katalonien kandidiert En Comú Podem, gemeinsam können wir, zu der sich die Allianz En Comú, gemeinsam also, von Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau, die Vereinte und Alternative Linke, EUIA, Podemos und die linksgrüne Initiative für Katalonien, ICV, zusammengeschlossen haben. Im Dezember war diese Liste mit knapp 25% stärkste Kraft in der autonomen Region hier in Katalonien geworden. Ja, also das ist jetzt diese Koalition, die gemeinsam zu den Wahlen antritt, diese neue Podemos-Partei und die eher traditionellere Izquierda Unida, die Vereinte Linke. Die haben also jetzt sich zusammengetan mit diesem Namen, Unidos Podemos. Und du hast ja schon ein paar Übersetzungsversuche vorgestellt, also zusammen schaffen wir es oder gemeinsam sind wir stark oder auch vereint schlagen, aber getrennt marschieren. Und das wäre vielleicht in diesem konkreten Fall die beste Übersetzung, weil die wollen also gesonderten Wahlkampf machen, jede Partei mit ihren eigenen Marke und dann weiß ich jetzt nicht mehr genau, vielleicht sogar noch auf dem Stimmzettel tauchen nochmal beide Namen auf, aber eben der Name, unter dem das registriert ist jetzt eben einer, Unidos Podemos. Und das hat natürlich einen großen Vorteil. Warum? Dann zählt das als eine Liste. Und die seither kleinere Partei, diese Izquierda Unida, die hatten ja fast 1 Million Stimmen bekommen. Podemos ungefähr ein bisschen mehr als 5 Millionen. Also das ist das Verhältnis bei der Prozentzahl der Stimmen. Aber wie sich das umsetzt auf Abgeordnete im Parlament war, Podemos hatte dann mit seinen über 5 Millionen Stimmen 69 Sitze gewonnen, Abgeordnetensitze, und die andere Partei mit einem Fünftel dieser Stimmen nur 2. Also das ist diesem spanischen Wahlrecht geschuldet, die eben immer versucht haben, in den letzten 40 Jahren die kleinen Parteien rauszuhalten. Und das kann jetzt überwunden werden in diesem Fall. Und das wirkt sich dann so aus, dass die also wesentlich mehr Stimmen oder Abgeordnete bekommen werden als seither. Und das ist eben die große Angst der beiden anderen Parteien. Also wir haben ja immer gesagt, diese Umfragen muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Aber jetzt die letzte bestätigt also das, was alle denken. Und dass also die PP-Partei weniger Stimmen bekommen wird. Die werden dann von einer anderen neuen rechten Partei, von Ciudadanos, aufgefangen. Also da spielt sich nur so eine Umschichtung ab. Und die Sozialistische Partei wird auch sehr viel Stimmen verlieren. Und die kommen dann dieser neuen Koalition zugute. Also das ist das Panorama jetzt. Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Andarra. Dinouans. 19 años. 91.4 de la FM, Barcelona. Ja, es gab bittere Beschwerden über dieses ungerechte Wahlsystem. Das ist ein Wahlsystem, das also überregionale kleine Parteien absolut benachteiligt und kleine regionale Parteien aber gleichzeitig bevorteilt. Zum Beispiel war da der berühmte Fall von CiU. Die hatten noch nicht mal die Hälfte der Stimmen von Izquierda Unida. Die hatten, kamen noch nicht mal auf 500.000, die kamen auf 400.000, hatten aber, glaube ich, 7 oder 8 Sitze im Parlament und so weiter. Man hat dieses ungerechte System jetzt ein bisschen ausgehebelt von linker Seite. Da kann man nur einen Applaus spenden. Podemos und Izquierda Unida bekräftigen in dem Abkommen ihre Unabhängigkeit, wie du gesagt hattest, und wollen eigenständige Wahlkämpfe führen. Auch hier gab es ja ein unglaubliches Hickhack. Die hatten ja groß angekündigt, wir werden einen billigen Wahlkampf machen, wir werden nicht das Steuergeld verprassen von unseren lieben Wählern, wir werden uns einigen, dass wir ganz wenig Wahlkampf machen, und da ist doch nichts draus geworden. Selbst auf so etwas konnten sich die Parteien nicht einigen, und dann macht doch jeder, was er will, und die Welt wird zum Fenster rausgeworfen. Das Geld wird zum Fenster rausgeworfen. Gut. Die Anhänger der EU müssen natürlich schlucken, dass Podemos in der Koalition dann die bestimmende Kraft sein wird. Garzón wird erst auf dem 5. Platz der Liste in Madrid kandidieren. Das berichtet das Online-Portal eldiario.es. Vereinbart wurde auch, dass die Izquierda Unida ein Sechstel der künftigen Abgeordneten stellen soll. Das wäre sicherlich mehr als die 2 Parlamentarier, die seit Dezember für die Vereinigte Linke im Parlament sitzen. Das spanische Wahlrecht also benachteiligt, wie gerade gesagt, kleine überregionale Parteien. Dieses Argument dürfte auch viele Izquierda Unida-Anhänger überzeugt haben, die eigentlich lieber unter eigenem Banner angetreten wären, zumal wichtige Forderungen, und das ist die Kröte, die sie schlucken müssen, wie die Abschaffung der Monarchie, die Verstaatlichung der Energiekonzerne und der Austritt aus der NATO im gemeinsamen Wahlprogramm einfach fehlen. Trotzdem ruft die Kommunistische Partei Spaniens, PCE, das ist die stärkste Teilorganisation der Izquierda Unida, und auch Garzón ist in dieser Partei, ihre Mitglieder zur Unterstützung der Allianz mit Podemos auf. Kommen wir einmal zu den Zahlen, also die aktuellen Umfragen von eldiario.es, du hast selber gerade gesagt, die lügen und fälschen, wie sie können, die sind alle geschönt und im eigenen Interesse herausgegeben, aber sagen wir mal, falls dieses eldiario.es relativ objektiv sein sollte, dann könnte die linke Bündnisliste bei den Wahlen mit 24% zweitstärkste Kraft nach der rechtskonservativen Volkspartei PP werden. Die PP hätte also nach dieser Umfrage 29%. Die Sozialdemokraten der PSOE wären demnach mit 22% nur noch dritte Kraft. Doch eine Mitte-Links-Koalitionsregierung wäre damit greifbar nah. Die rechtsliberalen Ciudadanos Bürger kämen auf 15%, sodass es keine Chance auf eine Rechtsallianz gäbe. Wenn wir zusammenrechnen, 24 plus 22 sind 46 und 29 plus 15 sind 44. Also, die Milchmädchenrechnung geht auf, die Linke hätte mehr Wählerstimmen erstmal, mehr Prozente und natürlich auch viel mehr Abgeordnete als die Rechte. Hast du gerade richtig gerechnet, das mit den 44%? Also ich glaube dir das, wenn du das so sagst, aber ich kann das nicht. Du kannst ja selber nachrechnen. Nee, rechne mal, 24 plus 22 sind 46 und 29 plus 15 sind 44. Okay. Also das ist das wahrscheinlichste Panorama. Alle rechnen damit, dass diese Wahl dann in 6 Wochen oder so wird es sein, dass die dann so ausgeht. Ne? Die nach dem Motto, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Nach diesem Motto wird dann wahrscheinlich diese korrupte Rechtspartei PP wieder die stärkste Partei. Aber zweitstärkste eben dann diesmal diese neue Linkskoalition und nicht mehr die PSOE, die Sozialisten. Die würden auf dem 3. Platz landen und dann eben diese neue rechte Partei, die sich die Mächtigen hier in Spanien aus dem Ärmel gezogen haben, wo sie gesehen haben, dass es mit der PP bergab geht. Aber das Panorama wird dann eben so sein, dass weder diese Rechtspartei PP noch diese neue Linkskoalition ausreichend Stimmen bekommen, um Regierung zu bilden. Und wer ist dann das Zünglein an der Waage, diese PSOE, diese Partido Socialista Obrero Español? Ja, und das finde ich gerade jetzt das Interessante. Und dann müssen die entscheiden, was sie machen. Gehen sie mit der PP zusammen, mit den alten Rechten, Ex-Frankisten sind da viele mit dabei, oder gehen sie mit dieser neuen linken Koalition? Auf welche Seite neigt sich dann die PSOE? Das ist die Frage. Und da ist es wirklich schwer, Prognosen jetzt zu machen. Ja? Also ich halte alles für möglich, weil in sich selber ist diese Partei ja auch gespalten. Na, da gibt es so den ganz rechten Flügel, das sind die Barone von den verschiedenen Autonomieregionen. Dann alle die Leute um den früheren Ministerpräsidenten Felipe González. Und solche Leute, frühere Minister, und dann andere, die also doch lieber mit der linken Koalition zusammengehen werden. Also, und das Schöne ist eben, jetzt müssen sie sich entscheiden. Jetzt können sie sich nicht mehr verstecken. Sind wir progressiv, sind wir rechts, wir wollen nur das Beste für Spanien. Jetzt müssen sie sich entscheiden und sich klar aussprechen. Und alle werden sie dann sehen, was sie machen. Ja, die Situation ist ein bisschen verzwickt. Ich habe das gestern mit Leuten besprochen, mit Schülern auch diskutiert. Da meinte einer, dass die PSOE, dass die sozialistische Partei, nur unter der Bedingung mit Podemos eine Koalition machen würde, wenn Pedro Sánchez, ihr Spitzenkandidat, auch der Präsident sein würde. Die PSOE würde niemals einen Präsidenten Pablo Iglesias akzeptieren. Andererseits würde die PSOE nur mit der PP ein Bündnis eingehen, wenn Rajoy, der jetzige Präsident, der Rechte, zurücktreten würde und einem anderen, einem neuen Gesicht, den Weg freimachen würde. Das sind noch die Unwägbarkeiten. Die katalanischen Rechtsnationalisten treten erst gar nicht an mit einer eigenen Liste oder als eigene Partei. Ein Bündnis also mit der PSOE ist bei Podemos und Izquierda Unida auch noch umstritten. Die Sozialdemokraten sind für viele der Kürzungen der letzten Jahre verantwortlich und haben trotz ihres wohlklingenden Namens, du hast ihn gerade so schön vollmundig zitiert, spanische sozialistische Arbeiterpartei, längst keine linke Programmatik mehr. Auch in Korruptionsskandale sind PSOE-Funktionäre haufenweise verwickelt. Doch die PSOE gerät durch das Bündnis von Podemos und Izquierda Unida in eine absolut schwierige Lage. Sie muss ihren Wählern nun erklären, warum sie sich in den vergangenen Monaten einer Koalition mit den beiden Linksparteien verweigerte, in der sie die führende Kraft gewesen wäre. Deshalb ist Gerardo Iglesias, der in den 80er Jahren Generalsekretär der PCE und erster Generalkoordinator von Izquierda Unida war, skeptisch, was die Erfolgsaussichten einer Regierung des Wandels angeht. Die PSOE habe sich vollkommen dem Neoliberalismus ergeben. Ob also eine Regierung des Wandels kommen wird, wer weiß. Andere Möglichkeit wäre die Große Koalition, also wie gesagt zwischen PP und PSOE. Das würde auch den Interessen der multinationalen Konzerne und der sogenannten Märkte entsprechen. Die werden natürlich alles tun, um diese Geschichte zu hintertreiben, um eine linke Regierung auf jeden Fall zu verhindern. Schauen wir uns einmal an, was mit den linken Regierungen die letzten Jahre passiert ist. Griechenland, linke Regierung gescheitert. Varoufakis musste zurücktreten und jetzt sind sie zahm und fressen der Europäischen Union aus der Hand. Linke Regierung in Brasilien, Impeachment-Verfahren von einem unglaublich korrupten Parlamentarier-Mob. Das muss man sagen, die Hälfte der Abgeordneten, die diese Amtsenthebungsgeschichte gegen Dilma Rousseff eingeleitet haben, werden von Richtern wegen Korruption angeklagt und untersucht. Und genau diese Leute werfen der Präsidentin Korruption vor. Ein unglaublicher Vorgang. Kirchner wurde auch halb aus dem Amt geekelt, halb aus dem Amt gejagt. Dann die Hetze in Venezuela auf Maduro und so weiter. Also wo man hinschaut, werden linke Regierungen mit allen Mitteln niedergehetzt. Und auch mit Verleumdungen und mit üblen Lügen werden sie beim Volk in Misskredit gebracht. Niemandsland. Ja, was du gerade genannt hast, als erstes Beispiel Griechenland, ne, die linke Syriza ist gescheitert, ja klar, kann man so sehen, aber warum? Eben wegen diesem brutalen Druck aus Brüssel, von der Europäischen Union, Deutschland allen voran, Herr Schäuble. Und nur als kleine Anekdote jetzt, dass das in Spanien genauso sein wird, oder würde in diesem Fall, dass diese Linkskoalition die Regierung bilden. Also bekanntlich ist ja die Botschaft aus Brüssel schon seit Jahren, um aus der Krise rauszukommen, müssen wir das Defizit unter Kontrolle bringen, Vorgaben jedes Jahr. Und jetzt ist also klar, dass Spanien diese Vorgaben natürlich nicht erfüllt. Und also die Spanien wird jetzt vorgeworfen von Brüssel aus, ihr habt keine Maßnahmen ergriffen, um das Defizit zu reduzieren. Und die Mechanismen, die sehen vor, dass, wenn das passiert bei irgendeinem Staat, der Mitglied ist, dann wird Bußgeld gezahlt. Dann wird denen von Brüssel ein Bußgeld der jeweiligen Regierung aufgedrückt und es könnten zum Beispiel 2 Milliarden Euro sein. Ne? Warum passiert es in Spanien nicht, beziehungsweise noch nicht? Jetzt haben sie die Verhängung des Bußgelds verschoben, zeitlich nach hinten. Für wann? Für nach den Wahlen, die jetzt kommen in 6 Wochen. Ne? Und das ist natürlich auch klar, warum sie da jetzt plötzlich da noch ein bisschen lange Leine lassen, weil das natürlich die PP-Regierung, diese rechte Regierung, noch weiter schädigen würde. Und außerdem hat es dann den angenehmen Effekt, wenn dann endlich das Bußgeld verhängt wird, dann muss das die neue Regierung, die linke Regierung bezahlen. Ja. Und dann wird man sagen, seht ihr, die Linken können doch gar nicht mit Geld umgehen. Genau. Ich grabe im Geröll mit beiden Händen, meine Finger taub, die Augen brennen. Baue mir Berge aus Schmerz und Fragen, sollen sie mich unter sich begraben? Ich geh mit dem Hammer in zerfurchte Felsen, mache keine Pause, muss Jahre wälzen, haue Löcher in die Angst, in mein Gewissen, erste Brocken sind aus Kindheit unvermissen. Und dann sitz ich auf'm Bett und esse Steine, deine, meine, große, kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk nur, so geht es vorbei. Und so sitz ich auf'm Bett und esse Steine, alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk nur, so geht es vorbei. Zu Stein und Stein. Stein und Stein. In die Tiefe, in den dunklen Schacht, wo die Kerze erstickt und ich doch weitermach. Auch wenn hier unten der Vogel kein Lied mehr singt, werd ich tonnenweise Schutt nach oben bringen. Und dann hock ich im Geröll, grab mit beiden Händen. Was wär, wenn meine Hände plötzlich deine fänden? Was wär, wenn meine Hände plötzlich deine fänden? Was wär, wenn wir uns zwischen Steinen fänden? Und dann sitz ich auf'm Bett und esse Steine. Deine, meine, große, kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk nur, so geht es vorbei. Und so sitz ich auf'm Bett und esse Steine. Alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk nur so geht es vorbei, zu Stein und Stein. Stein und Stein. Irgendwann unter den letzten Steinen ein erster Glanz, ein erstes Scheinen von neuem Leben, neuem Licht. Und dann sitz ich auf dem Bett und esse Steine, deine, meine große, kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk nur so geht es vorbei. Sitz ich auf dem Bett und esse Steine, alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk nur so geht es vorbei, zu Stein und Stein. Stein und Stein. Stein und Stein. Stein und Stein. Wunderschönes Lied von Bosse, Stein um Stein. Ja, die Welt befindet sich in einem politischen Machtkampf und Kulturkampf. Brasilien, Stichwort, ist vorhin gefallen. Wir hatten gesagt, dass es eine Art Putsch ist, der da stattgefunden hat gegen eine gewählte Regierung, gegen eine linke Regierung. Und das ist nicht nur eine Interpretation, sondern das kann man fast schon wörtlich nehmen, oder, Werner? Ja, Staatsstreich, Putsch, das sind die Worte, die Rousseff, Dilma Rousseff selber in den Mund genommen hat, um das zu charakterisieren, was jetzt passiert ist. Aber also du hast es ja vorher gesagt, das ist die gleiche Linie. Ne? Von wo, wer übt Druck aus, also hier in Europa, in Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter, ist es klar, gegen die PIK-Staaten hauptsächlich, eben die Zentrale hier in Brüssel, die EU-Kommission. Und dann hast du noch genannt Brasilien, Argentinien und so. Da ist es natürlich nicht die EU-Kommission, sondern woher kommt der Druck da? Kann man auch vermuten, einmal natürlich seit 150 oder 200 Jahren schon aus dem Norden, aus den USA und dann natürlich von den jeweiligen Zentren der ökonomischen Macht in jedem dieser Länder. Und interessant finde ich auch, sowohl Argentinien wie auch die Brasilien, die hatten ja früher alle brutale Militärdiktaturen, ne? Und damals hat man die Sachen halt noch so in Griff gebracht, ne? Wenn es nach links abgedriftet ist, ne, dann wurden Militärputsch organisiert, immer mit Unterstützung der USA natürlich, aber das hat man heute gar nicht mehr nötig. Ne? Heute haben die ihre Agenten jeweils schon dort im Land. Das sind dann gar keine US-Amerikaner mehr, sondern das sind Argentinier selber und oder Brasileños und dann werden solche Typen an die Macht gespielt, wie Macri jetzt, der dann jetzt die Kirchner ersetzt in Argentinien, oder jetzt wie in Brasilien, wo die Dilma Rousseff abserviert wird. Ja, und was ist also passiert? Da gab es vorgestern eine Abstimmung im Senat in Brasilien und dann wurde diskutiert, 21 Stunden lang Diskussion. Und am Ende wurde abgestimmt, soll die jetzt also ihres Amtes enthoben werden oder nicht. Und 55 der Senatoren haben dafür gestimmt und nur 22 dagegen. Und dann der Diskurs ist also, ja, wir müssen die Glaubwürdigkeit von Brasilien wiederherstellen, also vor wem, wem gegenüber? Den Märkten, den Finanzmärkten. Die berühmten Märkte, die Fonds, die Spekulanten. Also dieser Diskurs ist ja überall der gleiche, ne? Genauso wie in Griechenland. Und wir müssen fähig sein, den öffentlichen Haushalt zu kontrollieren, sonst wird es niemals mehr Wachstum geben und so weiter. Ja. Und wer sind jetzt die Beauftragten, das durchzuführen? Da gibt es jetzt also die neue Regierung, die wird 6 Monate lang im Amt sein, weil die Amtsenthebung ist immer noch nicht definitiv. Und der neue Chef wird ein Michel Temer sein, der hat jetzt also schon sein Kabinett ernannt mit 23 weißen Männern. Nicht eine einzige Frau dabei, nicht ein einziger Afro-Brasilianer dabei, ne? Also die alte konservative Kaste der Reichen. Justizminister ist Alexandre de Moraes, der war früher Staatssekretär für Sicherheit im Staat Sao Paulo, also in diesem Staat, wo von 4 begangenen Morden von der Polizei verübt wird. Der ist jetzt der neue Justizminister. Und der natürlich in seiner Funktion seither brutal gegen Demonstrationen vorgegangen ist und so weiter. Der neue Landwirtschaftsminister ist Blairo Maggi, Millionär, ne, der größte Sojaproduzent von Brasilien. Und immer dafür eingetreten, dass Umweltschutzvorschriften reduziert werden oder eliminiert werden. Der ist jetzt Landwirtschaftsminister. Also das ist diese Verbrecherbande, die jetzt Brasilien wieder auf Vordermann bringen soll. Wir werden gleich im Katastrophenblock noch näher auf das Thema eingehen und noch ein paar zusätzliche Informationen dazu bringen. Vor dem Katastrophenblock würde ich gerne noch ein wunderschönes Lied bringen. Das Lied heißt Comandante. Jawohl, gemeint ist natürlich der Kommandante Che Guevara. Aber er wird hier als Metapher zitiert. Kommandante von Locas in Love. Ich war dein größter Fan, du warst mein bester Freund. Es gab bestimmt kein zweites Team wie uns. Denn du warst so besonders, ich immerhin dabei. Du hast alles verstanden, ich hab's immerhin versucht. Du hattest immer gute Ideen, zum Beispiel in englischen Texten das Wort Pain durch Paint zu ersetzen. Bei Iron Maiden oder Nirvana oder Teenage Fanclub und wo auch immer. Du hast Zusammenhänge verfremdet, du hast Bedeutung verändert. Kommandante Che Guevara wusste immer weiter, so wie du. Und du gingst immer weiter, so wie Kommandante Che Guevara. Und ich liebe dich. So wie Kommandante Che Guevara die Revolution. Und ich liebte dich wie die Revolution. Und träumte all die guten Träume und von einem T-Shirt mit deinem Gesicht. Ich liebte dich, du wusstest immer weiter. Du warst so interessant und so verdammt unglaublich hart und hast doch Tränen vergossen. Denn dein Herz war so groß und deine Seele so schön wie meine Mutlosigkeit, so weit wie du zu gehen. Wenn ich neben dir stand, habe ich's leise geahnt, dass die Revolution ihre Kinder frisst und mich sicher nicht vergisst. Und wie der Rauch von Zigarren wurde ich verweht. Ich bin dein größter Fan und du der rote Stern, der über mir steht. Kommandante Che Guevara wusste immer weiter, so wie du. Und du gingst immer weiter, so wie Kommandante Che Guevara. Und ich liebte dich, so wie Kommandante Che Guevara die Revolution. Und ich liebte dich wie die Revolution. Und träumte all die guten Träume und von einem T-Shirt mit deinem Gesicht. Ich liebte dich, du wusstest immer weiter. Kommandante Che Guevara wusste immer weiter, so wie du. Kommandante Che Guevara wusste immer weiter, so wie du. Und du gingst immer weiter, so wie Kommandante Che Guevara. Und ich liebte dich, so wie Kommandante Che Guevara die Revolution. Und ich liebte dich wie die Revolution. Und träumte all die Träume und von einem T-Shirt mit deinem Gesicht. Ich liebte dich, du wusstest immer weiter. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 14. Mai 2016. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zum Katastrophenblock und zu den kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die Tageszeitung Junge Welt kommt ohne großes Herumgerede direkt zur Sache. Putsch in Brasilien ist die große Meldung dieser Woche. Umsturz im größten Land Südamerikas. Senat setzt Präsidentin Dilma Rousseff ab. Der Ball ist im Netz, die Rechte kehrt zurück an die Macht. Das Ergebnis der brasilianischen Präsidentschaftswahlen vor nur 18 Monaten ist Makulatur. Der Putsch trägt keine Uniformen, sondern beruft sich auf die Verfassung. Am Donnerstag folgte der Senat in Brasilia nach einer Marathonsitzung einer Empfehlung seines Ausschusses gegen die vom Volk direkt bestimmte Präsidentin Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei PT ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Der Prozess zu ihrem Sturz gründet sich auf konstruierte Vorwürfe zu geschönten Haushaltszahlen. Während sich im Nationalkongress das Spiel in vorhersehbarer Richtung entwickelte, die meisten Senatoren hatten sich bereits vorab festgelegt, demonstrierten vor dem Gebäude tausende Menschen zur Verteidigung der Demokratie. Polizeikräfte stoppten deren Marsch zum Senat unter Einsatz von Tränengas und Pfefferspray. Ein Vorgeschmack auf kommende Repressionen erhielten auch linke Demonstranten in Sao Paulo, wo Einheiten der Militärpolizei brutal gegen sie vorgingen. Zu dieser Geschichte noch. Was auch interessant ist von diesem Senat, der jetzt diese Amtsenthebung betreibt von der Dilma Rousseff, von den Senatoren sind mehr als 60% in Korruptionsfälle verwickelt, ja. Also die große Mehrheit und der neue Regierungschef jetzt auch, dieser Temer, Und für die hat es natürlich auch den angenehmen Nebeneffekt, dass die jetzt in ihrer Funktion Immunität genießen. Ja? Also die können jetzt nicht weiter verfolgt werden, diese Gangster. Und außerdem kommt jetzt auch raus, dass genau dieser Thema, ein alter Freund der US-Botschaft in Brasilien ist. Da ist er immer wieder mit dem Botschafter zu Gange gewesen und hat schon unter der früheren Regierung mit Lula noch gar nicht mit der Dilma Rousseff, immer dem US-Botschafter Informationen geliefert, Einschätzungen gegeben. Der ist da jetzt also an der Macht. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur Tagesschau in 100 Sekunden. Die wichtigsten Meldungen von heute und die können wir ja gleich kommentieren. Mal gucken, was da gekocht wird. Tagesschau in 100 Sekunden. Grüne für Reform der Abgasuntersuchungen. Die Partei hat sich einer entsprechenden Forderung des Prüfkonzerns Dekra angeschlossen. Laut Bild-Zeitung kosten die bestehenden Tests Autobesitzer insgesamt mehr als 660 Millionen Euro pro Jahr und sind wenig aussagekräftig. Gemessen werde oft nur am Bordcomputer, nicht aber direkt am Auspuff. Krisengipfel im Kampf gegen Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria. Frankreichs Präsident Hollande berät auf Einladung seines nigerianischen Amtskollegen Buhari mit weiteren Staatschefs aus der Region über eine bessere militärische Zusammenarbeit. Die islamistische Boko Haram kämpft in Nigeria und anderen Ländern für einen sogenannten Gottesstaat. Keine Pfizer-Produkte mehr für Hinrichtungen. Der größte US-Pharmakonzern weigert sich weiterhin, Medikamente für die Exekution mit Giftspritzen zu liefern. Damit stehen laut New York Times in den USA keine Mittel mehr zur Verfügung, die den Tod per Giftspritze relativ schnell und schmerzlos herbeiführen sollen. Proteste in Brasilien gegen Suspendierung von Präsidentin Rousseff. Die Demonstranten kritisierten die Senatsentscheidung vom Donnerstag als Putsch. Eine große Mehrheit der Abgeordneten hatte dafür gestimmt, Rousseff für 6 Monate von ihren Amtsgeschäften zu entbinden. Sie soll unter anderem Haushaltsprobleme mit Bilanztricks verschleiert haben. Feuer in illegaler Reifendeponie in Spanien. Südlich der Hauptstadt Madrid mussten tausende Anwohner ihre Häuser verlassen, weil sich eine giftige Rauchwolke gebildet hatte. Das Reifenlager hat eine Größe von etwa 20 Fußballfeldern. Die Behörden vermuten Brandstiftung. Das Wetter heute südlich der Donau bedeckt und zum Teil länger Regen, mitunter auch Gewitter. Ansonsten teils freundlich, teils dicht bewölkt, zum Teil Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 8 und 19 Grad. Unglaublich harte Fotos waren da zu sehen von der Giftgaswolke über Madrid. Aus Hubschraubern und Drohnen heraus fotografiert, sieht das wirklich unglaublich apokalyptisch aus. Das sind kilometerhohe Rauchpilze, die da in Richtung Land und Stadt treiben. Die sind übrigens hochgiftig und es kam schon zu Evakuierungen von Tausenden von Menschen. Ein Thema, das in Deutschland die Öffentlichkeit erregt und aufregt und beängstigt, ist die sogenannte Höxter-Affäre, die Falle. Das Grauen von nebenan, im kleinen Ort 37671 Höxter, auf dem Saatweg 6, gab es ein unglaublich pittoreskes, grässliches Verbrechen. Stets neue grauenhafte Details dieses Verbrechens von Höxter kommen ans Tageslicht. Es handelt sich um ein Geschehen, das wohl zu den grausamsten und mysteriösesten Fällen der deutschen Kriminalgeschichte gehört. Mindestens 6 Frauen wurden offenbar von einem Folterpaar in dessen Haus gelockt und dort zum Teil schwer misshandelt. Manche Opfer wurden anscheinend monatelang in Gefangenschaft gehalten. 2 Frauen starben. Die geständige Angelika W. sagt, sie habe die Aufgabe übernommen, die gefrorene Leiche einer Frau zu zerteilen, vorzugsweise am späten Abend, vor der Kühltruhe, mit Eisensäge und Beil. Dazu habe sie Musik vom CD-Player gehört. Die grässlichen Details sind in allen großen Tageszeitungen und Illustrierten nachzulesen. Wir ersparen uns das hier erst einmal. Das Grässlichste ist, dass solche Verbrecher überhaupt existieren, in unserer Mitte, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Es scheint, als habe das Paar versucht, sich für den Fall einer Entdeckung sogar abzusichern. In dem Haus fanden Kripo-Beamte mehrere Zettel, auf denen Frauen schriftlich versicherten, sie seien mit ihrer Behandlung durch die Peiniger einverstanden. Die Ermittler entdeckten Abschiedsbriefe der beiden verstorbenen Frauen. Darin erklärten sie, ihrem Leben ein Ende setzen zu wollen. Die Polizei geht natürlich davon aus, dass die Frauen gezwungen wurden, die Briefe zu schreiben. Das alles klingt nach einem Horrorfilm oder Roman, zu schrecklich, um wahr zu sein. Und man möchte gern glauben, dass hier ein Romanautor oder Drehbuchschreiber seine Fantasie hat spielen lassen. Die mutmaßlichen Täter von Höxter erinnern an perverse Serienmörder aus berühmten Romanen wie Brad Eaton Elias American Psycho, in dem ein New Yorker Investmentbanker aus Grausamkeit und sexueller Lust foltert und tötet. Und Mann und Frau als mörderisches Paar sind seit Bonnie und Clyde Figuren des Kinos. Folter und Erniedrigung bis hin zum Tod hingegen sind das Thema der sogenannten Torture Porn, zu Deutsch Folterporno, einer Filmgattung, die auf kaum erträgliche, detailgenaue Weise Folter darstellt. Das alles ist erstmal Fiktion, doch die beiden mutmaßlichen Täter sind real. Noch kennen die Ermittler die Motive nicht, auch Details der beiden Biografien oder das Verhältnis zueinander liegen noch im Dunkeln. Wie konnte sich das Paar in einer derart zerstörerischen Beziehung verstricken? Wer war die treibende Kraft hinter den Taten? Welche Bedeutung hatte die sexuelle Komponente? Thema Minderjährige, Thema Flüchtlingskinder. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden in Griechenland in Zellen von Polizeistationen und Lagern festgehalten. Das berichteten Mitarbeiter der Kinderrechtsorganisation Save the Children und des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR. Die Kinder würden eingesperrt, weil es keine Betreuer und nicht genügend Plätze in Kinderheimen gäbe. Laut griechischer Regierung existieren 477 solche Heimplätze, doch alle sind belegt. Die UNHCR schätzt, dass sich 2000 unbegleitete Kinder und Jugendliche im Land aufhalten. Die Zahl liegt höchstwahrscheinlich noch viel höher, weil viele Jugendliche, die ohne Eltern ankommen, von den griechischen Behörden direkt als Erwachsene registriert werden. Das sagt Imad Aoun, Sprecher von Save the Children in Griechenland. Die Lage für die Minderjährigen sei deprimierend und gefährlich. Viele würden krank. Da sich herumspreche, wie schlecht die Zustände in den Polizeistationen seien, lebten viele Jugendliche mittlerweile auf der Straße und in Parks. Das berichtet Aoun. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Thema Bundeskriminalamt, Thema Kriminalität in Deutschland. 1500 neue Stellen sind beabsichtigt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU will das Personal des Bundeskriminalamts, BKA, in den nächsten Jahren erheblich aufstocken. Wie aus Ministeriumskreisen verlautete, soll de Maizière bei Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU 1500 zusätzliche Stellen beantragt haben. Würde dies umgesetzt, bekäme das BKA 30% mehr Personal. Die Behörde hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Aufgaben übernommen, etwa in der Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Außerdem agiert das Amt häufiger als Zentralstelle für die Landeskriminalämter, wie bei der Datensammelstelle, über professionelle Ladendiebe und Wohnungseinbrecher. Das Bundesinnenministerium will die Gesamtzahl der neuen Stellen nicht bestätigen. Man sei aber in guten Gesprächen mit dem Finanzministerium, das sagte eine Sprecherin. Sie haben natürlich nichts gelernt. Die deutsche Waffenlobby rüstet auf und verkauft Waffen weltweit, wo sie nur können. Deutschland rüstet im Moment Jordanien und Tunesien für den sogenannten Kampf gegen die Ausbreitung der Terrororganisation Islamischer Staat IS auf. Das melden die Medien diese Woche. Berlin hat der Regierung in Amman zugesagt, die Armee mit Marder-Schützenpanzern auszustatten. Diese sollen helfen, die Grenze zu Syrien zu sichern, wo der IS große Gebiete kontrolliert. In einer ersten Tranche, Achtung, bekommt Jordanien 25 Millionen Euro, um die Panzer kaufen zu können. Das heißt, man gibt ihnen erst das Geld, mit dem Geld kaufen sie dann die Panzer und das wird dann auf einen Bierdeckel gutgeschrieben. Kleiner Scherz von mir. Das ist dann eine Art Schuld, die sie irgendwann begleichen müssen. Das Budget stammt aus einem neu aufgelegten Topf von rund 100 Millionen Euro. Damit wollen das Auswärtige Amt und das Wehrressort Partnerstaaten südlich der EU bei der Krisenprävention stärken. Das klingt natürlich alles sehr edel und sehr human und sehr nobel. Das heißt aber, wir intervenieren weltweit, wir rüsten mit auf und lassen andere für unsere Interessen in anderen Ländern kämpfen, besonders in Nordafrika und in der arabischen Welt. Wir haben gesehen, wohin das führt. Wir haben gesehen, das führt zu Flüchtlingsströmen, das führt zu Elend, das führt zu unglaublich grausamen Bürgerkriegen. Aber sie hören nicht auf, sie lassen nicht locker. Weiter werden Waffen verkauft. Auch Tunesien wird mit einem zweistelligen Millionenbetrag unterstützt. Im Nachbarland Libyen bereitet sich der IS ebenfalls aus. Die Angst vor dem IS ist natürlich groß. Der IS ist real, diese Angst wird auch geschürt. Aber welche Rezepte wendet man an? Die gleichen Rezepte wie immer. Waffen, Kriege, exportieren von Krieg und Elend. Im Spiegel gibt es diese Woche einen langen Artikel über die AfD. Da heißt es, die schlimmen Schwestern. Der Umgang mit der Protestpartei hat zu einem Zerwürfnis in der Union geführt. CSU-Chef Horst Seehofer plant inzwischen mit einem Wahlkampf gegen Angela Merkels CDU in Berlin. Die Kanzlerin lehnt einen Rechtsruck ab. Im Osten zieht die AfD so viele Wähler an, dass sie sich schon auf dem Weg zu einer neuen Volkspartei befindet. Im Westen sieht sich vor allem die Union bedroht, der es über ein halbes Jahrhundert gelungen war, rechtspopulistische Parteien aus dem Bundestag fernzuhalten. Nun droht der Streit über den Umgang mit der neuen Kraft, die Unionsschwestern zu entzweien. Die Unionsschwestern sind natürlich die CDU und die CSU. Was tun mit der AfD, fragt der Spiegel. Die Partei ist so doppelgesichtig wie ihr Personal. Eine politische Bewegung, die gegründet wurde von einem bürgerlichen Professor für Volkswirtschaft und die nun im vierten Jahr ihres Bestehens Männer wie Björn Höcke gewähren lässt, der die Rassenkunde zurück in die Politik trägt und in seinen Reden einen nationalen Tremolo pflegt, als wäre er einem Film von Leni Riefenstahl entstiegen. Die AfD ist eine Partei neuen Typs. Sie ist nicht offen antidemokratisch wie die NPD. Sie ist auch nicht das Produkt eines geltungssüchtigen Politzockers wie einst die Hamburger Schillpartei. Am ehesten ist die AfD noch mit den Republikanern vergleichbar, die in den 80er Jahren von zwei CSU-Politikern gegründet wurden, die enttäuscht waren von Franz Josef Strauß und dessen Milliardenkredit für das Regime in Ost-Berlin. Enttäuschung war auch der Keim der AfD. Sie entstand, weil ehemalige CDU-Anhänger Merkels Europolitik nicht mehr mittragen wollten. Doch das Neue an der AfD ist ihre erstaunliche Wandlungsfähigkeit. Als die Euro-Krise abflaute, wurde Bernd Lucke beiseite geschoben und die neue Führung machte sich daran, aus der Flüchtlingskrise Kapital zu schlagen. Nun, da auf der Balkanroute der Stacheldraht ausgerollt wurde, soll die Angst vor dem Islam die neue Energiequelle der AfD werden. Ein Knallerthema, wie Parteivize Beatrix von Storch intern jubelt. Das Massenmedium. Die AfD zieht Wähler aus vielen Parteien ab. Aber am heftigsten wird in der Union über den Umgang mit der neuen Kraft gestritten. Die CSU sieht die AfD als Ergebnis einer Politik Merkels, die die CDU immer weiter in die Mitte rückt und in einer Flüchtlingspolitik ihren Höhepunkt fand, die in den Augen der CSU hunderttausende Menschen ins Land lockt. Das Massenmedium. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Noch eine kleinere Nachricht aus USA. Mal sehen, ob du errätst, worum es hier geht. Also es gibt dort in USA, nicht etwa in Bangladesch oder in China oder so, Arbeiter, die stehen irgendwo am Fließband und haben Windeln an. Hast du eine Idee, warum das sein könnte? Oh, da habe ich einen ganz bösen Gedanken Manchester-kapitalistischen Idee, damit die ja nicht aufs Klo gehen und pinkeln gehen, dann verliert man wertvolle Produktivitätszeit und dann kann man die nicht gut genug auspressen. Also die sind buchstäblich gezwungen, laut Auskunft der Firmen, haben die immerhin 10 Minuten im Laufe von 8 Stunden zum Pinkeln zu gehen. Ja? Und dann bilden sich auf dem Klo lange Schlangen und so weiter. Also viele von denen, die pinkeln sich tatsächlich in die Hosen. Einige, wenn sie Dünnpfiff haben, dann scheißen sich vielleicht auch in die Hosen. Und wenn sie dann reklamieren, sie müssen jetzt aufs Klo, dann fliegen sie raus. Ja. Und hauptsächlich findet es statt auf dem Land, gar nicht in den großen industriellen Fabriken, sondern auf den Granjas, also wo diese Hühnerindustrie, diese Hühnerfabriken sind. Und also riesige da, das sind die Hühnchen, die wir dann essen bei Kentucky Fried Chickens oder in McDonald's, ne? Und die werden produziert dann von Tyson Foods oder Pilgrim's Pride Corporation oder Sanderson Farms. Und hat natürlich jetzt, als es bekannt wurde, einen Riesenskandal gegeben. Und die Firmenleitung, wie argumentieren die dann? Also die Kommuniqués, die sie da rausgeben, dann stehen dann so Sätze drin: Wir behandeln unsere Mitarbeiter mit vollstem Respekt. Ja, wir sind uns dessen bewusst, dass es hier anonyme Verleumdungen gibt, aber zurzeit haben wir keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das so ist. Ne? Und unsere internen Umfragen über die Zufriedenheit der Belegschaft haben keinerlei Andeutungen ergeben, dass es hier ein Problem gibt. Die Gesundheit unserer Belegschaft ist fundamental für unsere Verpflichtung, hat Vorrang für unsere 37.000 Beschäftigten. Contrabanda 90.4 FM, del Vial de Barcelona. Ja, neues Thema, Themenwechsel. Vor nicht langer Zeit ist Margot Honecker gestorben. Das war die ehemalige Erziehungsministerin der ehemaligen DDR. Und nun gibt es eine interessante Meldung, die hat die Bild-Zeitung veröffentlicht. Und da geht es um das Thema Intelligenz. Wer kann schon mit einem Brief von seiner einzigen Volksbildungsministerin aufwarten? Mit Interesse und Gewinn habe sie mein Buch Völkermord statt Holocaust 2007 über den DDR-Literaturunterricht gelesen, schrieb Margot Honecker vor einigen Jahren. In der so niveaulos geführten Diskussion über die Geschichte über Faschismus, Rassismus und Antifaschismus in Deutschland ist ihre Arbeit ein Lichtblick. Von 1963 bis 1989 leitete diese Frau besagtes Ministerium. Als sie am 6. Mai in Chile starb, griffen die Qualitätsmedien hierzulande dankbar auf, dass sie im Spiegel einmal Hexe genannt worden war. Der Umgang mit ihr nach dem Mauerfall glich tatsächlich einer Hexenjagd. Selten genug werden Ostdeutsche gefragt, was sie von der DDR vermissen. Wenn doch, landet immer das Bildungswesen vorn. Dem liegt ein Vergleich zugrunde, der öffentlich nie stattfindet, der inzwischen Margot Honeckers Fahnenappellschule und dem Bildungswesen von heute, in dem staatlich bezahlte Beamte keinen Zugang zu Kindern von Hartz-IV-Beziehern finden, wie auch. Wer arbeitslose Zwangsurlauber zu Eltern und Geschwistern hat, wird in Erwartung lebenslanger Armut kaum Interesse oder Freude am Lernen entwickeln. Die Polytechnische Oberschule der DDR kann als wichtigste Erdenspur Margot Honeckers gelten. Von dieser modernsten Schulform, die es je in Deutschland gab, ließen sich Pisa-Leuchttürme wie Finnland inspirieren. Warum wohl ist das selten ein Thema? Margot Honecker war als Kind über kommunistische Verwandte mit Wolf Biermann bekannt, der bei allen kaum gezügelten Hassausbrüchen gegen die SED sie praktisch nie angegriffen hat. Sonderlich beliebt war sie in der DDR nicht. Ihr Auftreten war das einer Schneekönigin. Das Bild von ihr als lustige Frau im Jugendlexikon eher untypisch. Aber taugt das zum Vorwurf? Eine Volksbildungsministerin ist nicht dazu da, von möglichst vielen geliebt zu werden. Und was die Bildung des Volkes anbelangt, ist Margot Honecker nicht allzu viel vorzuwerfen. Das war zu DDR-Zeiten weniger klar als heute. Und nun kommt die Meldung, die auch die Bild-Zeitung veröffentlicht hat. Danach ist der Intelligenzquotient der DDR-Jugendlichen, der ostdeutschen Kinder von 102, über dem europäischen Durchschnitt auf nur 95, das ist der westdeutsche Durchschnitt, gefallen. So, ist Freiheit verblödet, fragt die junge Welt. Das heißt, die ostdeutschen Kinder sind heute viel blöder oder unintelligenter, immer vorausgesetzt, dass die Tests und diese ganzen wissenschaftlichen Verfahren einigermaßen signifikant und aussagefähig sind. Und das spricht doch eigentlich für die ehemalige DDR, oder? Ja, also dass die Verblödung, die hier stattfindet, das glaube ich sofort. Ja, das sieht man ja jetzt auch schon deshalb, wo die früher in der Schule im Osten hatten sie noch so vernünftige Fächer wie historischer Materialismus und dialektischer Materialismus. Natürlich vom Westen aus denunziert, als denen wird da kommunistische Ideologie in den Kopf gehämmert. Ne? Klar, Hirnwäsche. Aber das Gleiche findet ja im Westen auch statt. Da haben jetzt schon Kleinstkinder in der Schule als Fach nicht mehr Mathematik oder Deutsch oder Spanisch, sondern Ökonomie. Ja, das ist die Ideologie, die wird da schon, fängt die schon an. Und dann an der Uni geht es natürlich weiter, besonders dann, wenn sie Wirtschaft studieren. Also da gibt es keinen Unterschied. Und diese Verblödung hat natürlich jetzt die Kinder verblödet, auch nachdem sie jetzt so gefüttert werden mit diesen Sachen. Noch ein paar weitere Meldungen. Schauen wir ins Internet, blicken wir mal auf die Tageszeitungen bzw. die Magazine von heute. Da ist der Spiegel, der kommt mit der Meldung: Visumsabkommen, Rückhalt für Merkels Türkei-Deal bröckelt. Da sieht man die Führungsriege der Regierung. Die Verhandlungen zur EU-Visumsfreiheit für die Türkei drohen zu scheitern. Im Spiegel äußert sich CSU-Chef Horst Seehofer skeptisch. SPD-Spitzenpolitiker warnen die Kanzlerin vor einem direkten und devoten Umgang mit Erdogan. Das heißt, Merkel, hör auf, diesem Mann die Schuhe zu küssen oder zu lecken. Dann gibt es schon Strafzinsen. Erste Sparkassen verlangen Gebühr für hohe Geldanlagen. Das heißt, wenn du viel Geld auf die Bank bringst, dann kassieren die dir dafür Negativzinsen. Weil die Banken für die Geldaufbewahrung bei der Europäischen Zentralbank inzwischen Strafzinsen zahlen müssen, geben erste Sparkassen diese Kosten jetzt an Geschäftskunden weiter. Also, Leute, holt euer Geld von der Bank und bewahrt es in einem Schuhkarton unterm Bett auf oder zwischen den Kartoffeln im Keller. Da ist es sicherer und es verliert weniger an Wert, als wenn ihr es bei diesen Banken lasst. Kartoffeln ist jetzt nur so ein Gerede. Ihr könnt natürlich auch zwischen den Kohlen oder zwischen den Einmachgläsern das Geld verstecken. Oder in Plastiktüten im Gefrierfach in die Erbsen stecken. Ich weiß nicht, wo du dein Geld versteckt hast, Werner, deine Millionen. Ich hab's auch im Gefrierfach, aber nicht in Plastiktüten, sondern ich lege die in so eine Gefrierschale, dann kommt ein 500er Schein rein, dann kommt Wasser drauf, dann kommt der nächste rein und dann wird's alles eingefroren. Aha, ja. Was für ein schöner Sonntag. Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch viele, viele, viele Sachen, die wir erzählen können. Zum Beispiel, dass die FIFA-Macher ihre Kontrolleure künftig selber wählen. Der erste Kongress unter Infantino hat stattgefunden, FIFA-Kongress. Und alles sollte anders werden unter dem neuen FIFA-Chef. Doch schon bei seinem ersten Kongress sorgte dieser Mensch für einen Eklat. Zukünftig will er sich selber kontrollieren und niemand soll die Nase reinstecken. Hartz-IV-Bezieher droht schnellere Zwangsverrentung. Ich weiß nicht, das ist auch so ein deutsches Wort. Zwangsverrentung. Ja, da kommt also ein Kommando und verrentet dich unter Zwang. Viele möchten das vielleicht, aber andere vielleicht nicht. Und das klingt natürlich grausam. Da bekommt man eine Zwangsverrentungsjacke angezogen. Die wird wahrscheinlich auf dem Rücken zusammengebunden. Und dann bekommt man ein Beißholz in den Mund. Und dann wird einem die Zwangsverrentungsurkunde laut vorgelesen. Noch besser wäre es ja, die älteren Leute, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen, sofort zu erschießen. Ne? Das ist dann noch billiger für die Rücklagen, für die Rentenkasse. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Gut, noch im Nachgang zu einer Geschichte, die wir öfter berichtet haben hier, im Niemandsland, Juan Andrés Benítez, das ist also der Mensch, der vor 2,5 Jahren auf der Straße von der Polizei totgeschlagen wurde, im Raval, im Stadtteil hier, von der katalanischen Polizei, den Mossos der Squadra. Das war im Oktober 2013 und damals ging das so, die Geschichte, der ging runter auf die Straße, um seinen Hund zu suchen, der verloren gegangen war. Dann hat der Streit angefangen mit einem Nachbarn, behauptet er, dieser Nachbar hätte seinen Hund, und dann haben andere Leute die Polizei gerufen und die stürzen sich auf den, also 6 Polizisten, und schlagen ihn tot, ja, also mit Füßen, mit Faustschlägen, auf ihn eingetreten, wo er schon lange auf dem Boden lag, Knüppel drauf, weil das natürlich nicht so schön aussah und viele Nachbarn die Sache gefilmt haben mit ihren Handys. Dann kam es vor, dass andere Polizisten, die nicht selber geschlagen haben, dann bei den Nachbarn die Handys eingesammelt hatten, dass das nicht dokumentiert werden sollte. Also jetzt gab es endlich einen Prozess, oder besser muss man sagen, hätte es ihn geben sollen. Und das fing also an, und überraschenderweise der Vorsitzende Richter, der ordnet dann als erstes an, dass die Aussagen der Polizisten nicht gefilmt werden. Also Aussagen von Angeschuldigten oder auch von Zeugen zu filmen, das ist heute völlig normal. Ne? Früher lief da nur noch ein Tonband mit, oder noch früher wurde nur mitgeschrieben. Und jetzt sagt er einfach, in diesem Fall ist es nicht notwendig, und es könnte ja auch die Persönlichkeitsrechte der Angeschuldigten, der Angeklagten beeinträchtigen. Und der Staatsanwalt hatte 11 Jahre wegen fahrlässigem Totschlag beantragt für diese Leute, für diese Polizisten. Aber es kam dann gar nicht zum Prozess, weil die Parteien sich geeinigt haben auf einen Pakt. Und da kriegen die jetzt nicht 11 Jahre, sondern nur 2 Jahre, und nicht deshalb mehr, weil sie dann, wenn es nur 2 Jahre sind oder unter 2 Jahren, dann müssen sie erst gar nicht ins Gefängnis. Ne? Bleiben jetzt 2 Jahre ohne Gehalt und ohne Arbeit, und dann dürfen sie sich die Uniform wieder anziehen, aber dann noch 5 Jahre lang keinen Außendienst machen auf der Straße. Ne? Und was ich ganz toll finde bei dieser Geschichte, sie müssen auch an einem Kurs über die Menschenrechte teilnehmen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Ja, du hast es gerade gesagt. Wir sind jetzt also bei den Barcelona-Nachrichten. Gerichtsurteil im Fall Benítez gibt es so gut wie nicht. Es gab eine außergerichtliche Absprache und diese Angeklagten bekommen ein Minimum an Strafe. Gefängnis müssen sie nicht antreten, die 2 Jahre sind harmlos. Es handelt sich um 6 sogenannte Mossos de Squadra. Das ist die autonome katalanische Polizei. Die haben also einen Menschen abends auf offener Straße im Stadtviertel Raval wirklich auf brutalste Weise totgeschlagen. Danach wurde alles getan, wir haben das hier oft berichtet, es wurde alles getan, um die grausige Affäre zu vertuschen, kleinzureden. Das Opfer wurde beschuldigt, in den Schmutz gezogen, es wurden Beweise vernichtet. Man hat gesagt, dieser Mann hat Drogen genommen. Man hat gesagt, er hat diese Beamten brutal angegriffen, man hätte nicht anders handeln können, es war Selbstverteidigung. Zeugen wurden eingeschüchtert, bedroht. Nun, 3 Jahre später, wie gesagt, Prozess-Hickhack gab es genug. Wer erinnert sich noch, vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern, an die Sendung, wo wir geschildert haben, dass eine Richterin Haarproben verlangt hat, um Kokainspuren zu finden bei den Polizisten, und die kamen alle absolut rasiert. Sie hatten kein einziges Haar mehr am Körper, also konnte man ihnen keine Haarprobe entnehmen. Eine Justizfarce aus Sicht der Betroffenen natürlich, die leider sehr grausam ist. Also nach diesem ganzen Hickhack ist dann endlich der Gerechtigkeit wieder einmal von Seiten der Justiz ein glatter Faustschlag mitten in die Fresse verpasst worden. Es gibt eine Unterstützergruppe, das sind Unterstützer und Organisatoren der Kampagne Gerechtigkeit für Juan Andrés. Juan Andrés ist der Vorname des Opfers Benítez, und die haben natürlich lautstark gegen das Urteil protestiert. Bringen wir noch ein paar Barcelona-Nachrichten. Ein Jahr nach den gewonnenen Wahlen durch die Linkskoalition unter Bürgermeisterin Ada Colau ist nun die PSC, die Sozialistische Partei Kataloniens, der Stadtregierung beigetreten. Colau hofft, diese Unterstützung ihrer Position, ihrer in Minderheit regierenden alternativen Linkspartei, zur Stärkung dient. Die Frau hatte nämlich ein Problem, sie konnte ihren Haushalt nicht verabschieden. Mithilfe dieser Leute wird es nun wohl gehen. Ärger gibt es für die Stadtverwaltung unter Colau auch von Seiten der Anwohner am Ronda de Dalt. Ich glaube, du wohnst ja auch ziemlich in der Oberstadt, Werner. Ne? Da gibt es seit Jahrzehnten ein großes Problem. Da fordern die Anwohner die Verlegung der vielbefahrenen lauten Verkehrsader. Die soll nämlich unter die Erde gelegt werden. Während das Rathaus nun angekündigt hat, dass man aus Kostengründen nur eine Teilüberdachung der umstrittenen Schnellstraße, Stadtschnellstraße, durchführen könne, gibt es sehr bittere Vorwürfe an die Bürgermeisterin. Notícies de Barcelona, a Niemandsland. Dann noch einmal, ich wiederhole es, Camp Nou, 21 Uhr, heute Abend. Bruce Springsteen und seine E Street Band werden heute Abend hier in der Stadt ihre Europa-Tournee beginnen. The River Tour 2016, der Boss wird ein paar neue Songs vorstellen aus seinem neuen Doppelalbum The Ties That Bind. Das könnte man übersetzen mit die Bänder, die binden. Oder die Schnüre, die binden. Noch eine Barcelona-Meldung. Der von den katalanischen Separatistenparteien vorgeschlagene Verfassungsentwurf sieht unter anderem vor, dass Katalonien vorerst keine eigene Armee bekommen soll, sondern lediglich eine sogenannte nationale Sicherheits- und Verteidigungsagentur. Ist ja schön. Auch solle es vorerst eine doppelte Staatsbürgerschaft wahlweise geben. Das heißt, die katalanische, die neue katalanische Staatsbürgerschaft und die spanische. Ferner bevorzuge man ein Präsidialsystem. Das heißt, der Staatspräsident Kataloniens würde direkt vom Wahlvolk gewählt. Über einen katalanischen Geheimdienst wird in dem Text vorerst noch nichts gesagt. Aber Werner, du könntest dich vielleicht bewerben zum Aufbau eines katalanischen Geheimdienstes. Du sprichst ja katalanisch wohl. Hast gute Kontakte nach Deutschland zum Bundesnachrichtendienst? Nee. Nie loco. Außerdem bin ich ja Rentner, und dann, wenn die mir was bezahlen, ist ja auch noch nicht klar, vielleicht müsste ich das umsonst machen, aber wenn die mir was bezahlen, würde mir das, was ich da verdiene, sofort wieder von der Rente abgezogen. Also ja, dann das bloß kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich habe noch eine Frage, tanzt du gerne? Bist du so ein dynamischer Rentner, der gerne das Tanzbein schwingt? Ja, nicht mehr so sehr, ne? Aber getanzt habe ich früher schon. Ja. Dann habe ich eine ganz gute Nachricht für dich. Barcelona, die letzte Nachricht im Barcelona-Nachrichtenblog. Gute Nachricht also für alle Freundinnen alter Dancehalls, Tanzsäle und Salas de Baile. Das legendäre La Paloma in der Calle Tigre wird in wenigen Monaten nach 9 Jahren Pause wieder öffnen. Das war's für heute in den Katastrophen- und Barcelona-Nachrichten. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Begin geht nicht und der Messias kommt nicht. Musik so fettig, ich fang gleich zu kotzen an. Darauf kannst du nicht mal den letzten Bauern schicken. Ich träum so oft von Kunst und Kultur. Erträume mir die Welt so schön. Nur mein Radio. Sequenzen machen keine Freude. Der Mensch braucht dringend einen anderen Sound. Drum sag ich freundlich, liebe Leute, guten Sex und Musik gibt's nur im Underground. Ich träum so oft von Kunst und Kultur. Erträume mir die Welt so schön. Nur mein Radio macht auf Stur. Drum sag ich zum Radio auf Wiedersehen. Sag zu deinem Radio auf Wiedersehen. Ich sag zum Radio auf Wiedersehen. Sag zu deinem Radio. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemands Land, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Die Uhr rückt, beziehungsweise der Uhrzeiger rückt gnadenlos auf die 12 Uhr Marke vor. Wir haben noch ein bisschen Kino zu melden, Werner. Was gibt's da? Kino in dieser Stadt? Ja, Kino ist also heute der letzte Tag vom anarchistischen Filmfestival im diesem Stadtteilzentrum in San Andreu in der Rambla Fara y Puig Nummer 32. Den ganzen Nachmittag bis zum Abend Kurzfilme, Dokumentales und so weiter. Und auch heute im Magba, das läuft auch schon seit 4 Tagen, heute und morgen noch geht es weiter, Creative Commons Film Festival. Da läuft jetzt gerade im Moment ein Workshop zum Thema Barcelona, ein exquisiter Kadaver. Um 5 Uhr wieder ein Film, La Extranjera, um 18 Uhr eine Debatte, offene Grenzen, da denkt man natürlich zuerst mal an das Flüchtlingsproblem, aber da, hier geht es dann um offene Grenzen für Touristen, Fragezeichen, dann wieder mehrere Kurzfilme, einer um 19 Uhr, Abdallah Lafdal. Da geht es um junge Leute in der Westsahara, also beziehungsweise exilierte Sahuris in Algerien, in Tindouf. Dann Freedom to Kill the Other's Children. Dann Tarajal, also wo damals die Guardia Civil geschossen hat, auf mit Gummi geschossen auf Afrikaner, die an Land schwimmen wollten. Und am Abend um 21.30 Uhr wieder eine Debatte, Grenzen schließen gegen Migranten. Und morgen Abend geht es auch noch weiter, ab 17 Uhr Nostem Solz, wir sind nicht alleine. Dann wieder mehrere Kurzfilme und am Abend El Camí més llarg per tornar a casa. Der längste Weg, um nach Hause zu kommen. Das wäre heute noch und morgen und dann auch noch morgen Abend, wie immer, in der enteignenden Bank, gratis Kino innerhalb von diesem Cicle L'Europa de la Vergogna, das Europa der Schande oder der Scham. Da gibt es morgen Abend um 20 Uhr einen italienischen Film, La Bella Gente, von Ivano De Matteo. Und da geht es also auch ungefähr zu diesem Thema, eine feministische Psychologin und ihr Mann Alfredo, er ist Architekt, beide links einzuordnen, wollen sich solidarisieren und helfen einem Mädchen, das sich prostituiert, ein Mädchen, das aus dem Osten von Europa kommt, und wollen der also helfen, also angenehme, tolerante Leute. Und jetzt geht's dann um die Probleme, die da auftauchen, wenn man tatsächlich mit der harten Realität konfrontiert wird. Also das morgen Abend um 8 Uhr in der Travesera de Gracia, 181 in der enteignenden Bank. Am Ende der Sendung ein bisschen Musik von Annen-Mai Kantereit. Sie sind die Band der Stunde. Einige mag das abstoßen, doch für den Medienhype können die Christopher Annen, Henning Mai und Severin Kantereit und Malte Hulk natürlich nichts. Sie spielen deutschen Rock und nennen Veteranen wie Rio Reiser und Hannes Wader als Einflüsse. Aufhorchen lässt Mais raue Stimme, robust strukturierte Lieder, bauen sich um diese Stimme herum und denen hört man an, dass sie in langen Probenächten gereift sind. Smarte Lyrik behandelt häufig das Thema Liebe, aber nicht immer. Ihn oft gefragt, wendet sich Mai an seinen alleinerziehenden Vater. Drei Stock ist ein Alltagstraum. 21, 22, 23 spricht Gleichaltrige an. Solange es Kapellen wie Annen Mai Kantereit gibt, ist deutscher Rock noch nicht verloren. Alles nichts Konkretes, ein Lied dieser Band. Annen Mai Kantereit. Zwischen zwei Fragen in der Lücke, zwischen zwei Tagen blieb nichts mehr zu sagen, kein Leid mehr zu beklagen. Und ich nahm den Wagen und ging vor ihm in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Ich und der Wagen und der Bienenschwarm im Magen und die Straße, die zu schlagen war, wir haben uns vertragen. Aber vor zwei Tagen ging der Wagen in die Knie. Er sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier an blind, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier an blind, von hier an blind, von hier an. Ich und mein Magen und der Kopf in meinem Kragen gingen blind getragen von zwei Füßen, die nix sagen, außer gib dich geschlagen und geh vor mir in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier an blind, ich weiß nicht. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier an blind, von hier an blind, von hier an. Und keine tausend Meter draußen vor dem Tor erklang ein Brausen und es sang ein Männerchor. Und dann war Stille und dazwischen und davor setzte die Pause neue Flausen in mein Ohr. Und ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier am Linden, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter. Von hier an blind, von hier an blind, von hier an. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen, die nach dem Feiern bei dir pennen. Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen, die nach dem Feiern bei dir pennen. Du kennst mich nur noch, wie ich früher war, rote Augen, langes Haar. Wenn wir uns sehen, dann ist das immer nur eine Stunde. Um 11 willst du schon gehen und holst die letzte Runde. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Ich hab mich oft gefragt, was dich zerreißt. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. zwischen uns wird's immer anonymer und wir reden gar nicht drüber. Hast du vergessen, wie es früher war? Rote Augen, langes Haar. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Nur noch wie ich früher war, breites Grinsen, langes Haar. Ich hab dir nie verziehen, einfach wegzuziehen, hab dich noch nicht mal angeschrien. Manchmal sehen wir uns bei Leuten, die wir beide kennen, aber anstatt wegzurennen, schauen wir uns heimlich an, weil man sich nicht mehr kennenlernen kann. Weil man sich nicht mehr kennenlernen kann. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Mir fällt das Fragen schwer. Wohin du gehst. Ja, das war's für heute, Werner. Tschüss, ein schönes Wochenende. Okay, gleichfalls für dich, für alle Hörer. Und dann verabschiede ich mich mit einem Wunsch, nachdem wir vorher gesehen haben, was da in Brasilien passiert ist, nachdem der Senat dann die absolviert hat, die jetzige Präsidentin. Dann die Diskussion im Senat, die ging bis 5 Uhr morgens und dann wer in den reichen Stadtteilen von, wo die Vornehmen, die besseren Leute wohnen in Buenos Aires, um die Zeit geschlafen hat und nicht die Sache verfolgt hat im Fernsehen, der wurde dann brutal geweckt durch ein Riesenfeuerwerk, was es da gab in diesen reichen Vierteln, die sich gefreut haben, dass diese linke Präsidentin da endlich weg ist. Und mein Wunsch ist der, dass es dann bald, also in Spanien am 26. Juni auch Feuerwerk gibt und Freudenrufe, aber eben nicht von den Vertretern der Rechten, sondern von dieser anderen, von dieser neuen Linkskoalition. Und nicht nur Feuerwerk, sondern dass wir wirklich denen auch Feuer unterm Arsch machen, diesen Leuten. Tschüss, bis nächsten Samstag. Bleiben Sie aber bitte an den Geräten, an den UKW-Empfängern daheim oder am Internet, an den Podcasts, denn es gibt jetzt noch mehr interessanten Hörstoff hier bei Contrabanda FM. Musik aus dem Cicle Wind, Musik des 20. Jahrhunderts von unserem Freund Albert. Agur, jau, werden Sie glücklich. Tschüss. Und du wirst 21, 22, 23 und du kannst noch gar nicht wissen, was du willst. Und du wirst 24, 25, 26 und du tanzt nicht mehr wie früher. und deine Freunde, ihr seid hart am Studieren und ihr wartet drauf, dass irgendwas passiert. Hast du überhaupt eine Ahnung, wo du gerade stehst? Du verschwendest deine Jugend. Sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig.